Gehälter im Flug. Aus den Fabriken und Stuben folgt unseres Banners Zug. Aus den Fabriken und Stuben folgt unseres Banners Zug. Wir wollen ehrlich verdienen, fleißig mit schaffender Hand. Wir wollen ehrlich verdienen, fleißig mit schaffender Hand. Hitler ist unser Führer, ihn lohnt sich Golder Sold. Der von den jüdischen Thronen vor seine Füße rollt. Der von den jüdischen Thronen vor seine Füße rollt. Eins kommt der Tag der Rache, einmal werden wir frei. Schaffendes Deutschland erwache, brich deine Ketten in zwei. Schaffendes Deutschland erwache, brich deine Ketten in zwei. Dann lass das Banner fliegen, dass unsere Feinde es sehen. Immer werden wir siegen, wenn wir zusammenstehen. Immer werden wir siegen, wenn wir zusammenstehen. Hitler treu ergeben, treu ist in den Tod. Hitler wird uns führen, einst aus dieser Not. Hitler wird uns führen.